Weihnachten 2015 zwischen Frühstück und Gänsebraten sozusagen. Alle Jahre wieder mit Fischer und Göbel, der Advents- und Weihnachtsflashback. Erlaubt sich einen Bruch. Am Anfang des Jahres habe ich in einem Jingle versprochen, keine Helene Fischer auf Radio Marabu zu senden. Jetzt gibt es die Ausnahme, zusammen mit Placido Domingo, What Child Is This? Regie für eine Durchsage, ein Element. Ich bin Marcel Fischer, Programmverantwortlicher für Radio Marabu und garantiere auch 2015 dafür, dass meine Namensvetterin nicht auf Radio Marabu zu hören sein wird. Nicht auf Radio Marabu zu hören sein wird. Bitte mit Echo Wiederholung. Nicht auf Radio Marabu zu hören sein wird. Radio Marabu. Flashback. Rasiert sich sogar der Weihnachtsmann Placido Domingo zusammen mit Helene Fischer, What Child Is This und Julia Reinhardt jetzt mit einem klassischen Weihnachtstipp. Marabu Goes Classic, die CD-Vorstellung der Woche. Im Fokus wunderlich das Weihnachtsalbum. Bei der Deutschen Grammophon am 16. Oktober 2015 erschienen. Ein Album mit geradezu legendären Aufnahmen traditioneller Weihnachtslieder. Unter anderem mit Ausschnitten aus Bachs Weihnachtsoratorium, bei dem neben Fritz Wunderlich auch Hermann Prey, Gunula Janowitz und Christa Ludwig zu Gehör kommen. Ich will nur dir zu Ehren leben. Fritz Wunderlich war einer der ganz großen Tenöre des 20. Jahrhunderts. Eine unverwechselbare, klare Stimme, die mühelos mehr als 2 Oktaven umspannte und eine ungeheure Strahlkraft entfalten konnte. Eine Stimme, die einen natürlichen, ungekünstelten Sitz besaß und diesen auch bei aller technischen Durchbildung nie verlor. Bis heute gilt er als vielleicht größter lyrischer Tenor des 20. Jahrhunderts, mit Sicherheit aber als einer der bedeutendsten deutschen Sänger. Als Luciano Pavarotti während eines Interviews einmal gefragt wurde, wer für ihn der herausragendste Tenor der Geschichte sei, antwortete er Fritz Wunderlich. Früh, viel zu früh, im Alter von nur 35 Jahren, verstarb dieser großartige Tenor. Wunderlich war zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er sollte wenige Tage später sein Debüt an der Metropolitan Opera in New York geben, als er sich kurz vor seinem 36. Geburtstag bei einem Treppensturz einen Schädelbruch zuzog, an dem er am darauffolgenden Tag in einer Klinik in Heidelberg verstarb. Es ist ein Rosensprung. Es gibt Musik, an der man sich nicht satt hören kann. Jahr für Jahr sind diese Klänge der sinnliche Inbegriff der Weihnachtszeit. Stille Nacht, das Bachsche Weihnachtsoratorium, traditionelle Lieder wie Es ist ein Ros entsprungen. Die vorliegenden Aufnahmen bringen dabei solch einzigartige Künstler wie den Bariton Hermann Prey, Sopranistin Gundula Janowitz und Altistin Christa Ludwig zusammen. So sind kleine musikalische Sternstunden entstanden, mit Liedern wie Maria durch ein Dornwald ging, in Dulce Jubilo oder Es kommt ein Schiff geladen. Die Stücke wurden im Sommer 1966, teilweise nur wenige Wochen vor Fritz Wunderlichs überraschendem Tod, unter der Leitung von Fritz Neumeier für das Label Polydor eingesungen und sind ein schönes Zeugnis der engen Freundschaft, die Fritz Wunderlich mit Hermann Prey verband. Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchsten Bord. Trägt Gott es unter Gnade. So kommt es auch zum Duett der beiden bei diesem Weihnachtsklassiker. Barbara Wunderlich erzählt im Booklet die Geschichte, dass an Heiligabend 1965 Hermann Prey und Fritz Wunderlich in der Auferstehungskirche im Münchner Westend ein Überraschungskonzert gaben. Als Dankeschön dafür, dass der Gemeindepfarrer im Frühjahr des Jahres, als die Windpocken die Familie Wunderlich anheimsuchten, eine Haustaufe bei Töchterchen Barbara machte. Wundervoll auch die Auszüge aus Johann Sebastian Bachs unvergleichlichem Weihnachtsoratorium. Diese Aufnahme ist kurze Zeit vor den Weihnachtsliedern im Jahr 65 entstanden. Dirigent Karl Richter leitete dabei den Münchner Bachchor und das Münchner Bachorchester. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto Fritz Wunderlichs Weihnachtsalbum verbindet die beiden kostbaren Weihnachtsmusikeinspielungen der 60er Jahre miteinander. Und so wird ein einzigartiges Album geschaffen, das neben Fritz Wunderlichs Stimme auch sein intensives Gespür für Sinnlichkeit und Atmosphäre transportiert. Im Booklet erfahren wir Hochinteressantes von Fritz Wunderlichs jüngster Tochter Barbara, die spannende Einblicke in das Weihnachtsfest im elterlichen Hause gewährt. Mit diesem Weihnachtsalbum kann man sich bestens auf das Weihnachtsfest einstimmen. Und wir hören zum Abschluss das Duett von Fritz Wunderlich mit Hermann Prey. Schlaf im himmlischen Ruhe. Reinhardt. Zwei weitere Stücke mit Fritz Wunderlich jetzt. Friends I know, kissing under the mistletoe, I love to have them.

Für Frank Göbel, Bee Gees, Lamp Lights und den Weihnachtsflashback 2015 wünsche auch ich mir einen Doug Ashton Winter in America. Misty in the morning, love. Oh, how I miss December. The frangipani opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there with you. Sharing our morning song. Winter in America is cold, and I just keep growing older. I wish I could have known enough of love to leave love enough alone. I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. But I wish I was there with you, sharing our morning sun. I waken to the sadness of the rain, making love to strangers, and wishing I had known enough of love to leave love enough alone. Winter in America is cold, and I just keep growing older. I wish I could have known enough of love enough alone. Winter in America is cold, and I just keep growing older. I wish I could let go enough of love to leave love enough alone. Göbel und Fischer wünschen euch allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. The sun is shining, the grass is green. The orange and palm trees sway. There's never been such a day in Beverly Hills, L.A. But But it's December the 24th, and I am longing to be up north. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases. Das war White Christmas aus dem Album von Thomas Quasthoff. Darauf befinden sich Musikstücke und Lyrik, unter anderem von Rilke, aber auch von Brecht. Und da sind wir ja bei Radio Marabu. Richtig, denn Brecht hat recht. Hier ist Die Gute Nacht. Bertolt Brecht, Die Gute Nacht. Der Tag, vor dem der große Christ zur Welt geboren worden ist, war hart und wüst und ohne Vernunft. Seine Eltern ohne Unterkunft fürchteten sich vor seiner Geburt, die gegen Abend erwartet wurd. Denn seine Geburt fiel in die kalte Zeit. Aber sie verlief zur Zufriedenheit. Der Stall, den sie doch noch gefunden hatten, war warm und mit Moos zwischen seinen Lappen. Und mit Kreide war auf die Tür gemalt, dass der Stall bewohnt war und bezahlt. So wurde es doch noch eine gute Nacht. Auch das Heu war wärmer, als sie gedacht. Ochs und Esel waren dabei, damit alles in der Ordnung sei. Eine Krippe gab einen kleinen Tisch, und der Hausknecht brachte heimlich einen Fisch, denn es musste bei der Geburt des großen Christ alles heimlich gehen und mit List. Doch der Fisch war ausgezeichnet und reichte durchaus, und Maria lachte ihren Mann wegen seiner Besorgnis aus, denn am Abend legte sich sogar der Wind. und war nicht mehr so kalt, wie die Winde sonst sind. Aber bei Nacht war es fast wie ein Föhn, und der Stall war warm, und das Kind war sehr schön. Und es fehlte schon fast gar nichts mehr, da kamen auch schon die drei König daher. Maria und Josef waren zufrieden sehr, sie legten sich sehr zufrieden zum Ruhen. Mehr konnte die Welt für den Christ nicht tun. Recht, vorgetragen von Thomas Quasthoff. Wir bleiben bei der Lyrik und kommen zu unserem Kollegen, dem Schauspieler Hans-Peter Körner. Er trägt ein sehr schönes, besinnliches Weihnachtsgedicht von Loriot vor. Advent. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf Edeltennleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner, weißer Zipfel. Und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tannen ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Ja, er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruh, das Häslein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kimm und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase, 2, 3, 4 Mal die Schnuppernase und ruht weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stuben drinnen, da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, wählt ein Teilfilet zurück als festtägliches Bratenstück und packt zum Schluss, es geht auf 4, die Reste in Geschenkpapier. Da tönt's von fern wie Silberschellen, im Dorf erhört man Hunde bellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf seinem Hirsch herangeritten. Hey, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die 6 Pakete, heil'ger Mann, es ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt. Es ist Advent, meint Loriot. Weihnachtsfreude wird verkündet vor der jeden Lichterbaum. Leuchtet Der Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Hallo, Jos Falkenberg. Ich wünsche allen Hörern von Radio Marabu, dass sie bei dem, was auf sie zukommt in den nächsten Wochen, ihr lassen bleiben. Es ist nur Weihnachten. Macht euch nicht fertig. Straßen, wir sammelten Städte wie seltenen Stein. Wir bestellten Felder mit eiligen Schritten und pressten Wälder in Bücher hinein. Nach all den Reisen sind wir still, sind wir schön. Nach all den Meilen in Schuhen aus Eisen sind wir still und schön, still und schön. Das Salz der Meere brannte uns Wunden. Die Freiheit der Flüsse war unser Geleit. Wir zählten die Sterne, bis sie verblassten. Wir haben den Himmel von Grenzen befreit. Nach all den Reisen sind wir still, sind wir schön. Nach all den Meilen in Schuhen aus Eisen sind wir still und schön, still und schön. Nach all den Reisen sind wir still, sind wir schön. Nach all den Meilen in Schuhen aus Eisen sind wir still und schön, still und schön. Das Fest der Stille steht an. Falkenberg war das mit Still und Schön. Der schockte seine Fans mit einem körperlichen Zusammenbruch vor kurzem und wir sind, glaube ich, recht froh, dass das nur in den Weihnachtsflashback und nicht in den Nekrolog geschafft hat. Göbel. Wenn wir uns übrigens hier ab und zu mal räuspern on air, während der Sendung sozusagen, dann liegt das daran, dass wir bei Radio Marabu natürlich auch sparen müssen, immer mehr. Und deswegen haben wir die sogenannte Räuspertaste abgeschafft. Das ist die Taste, auf die ein Sprecher im Studio drückt, wenn er sich mal räuspern muss. Da geht das Mikrofon kurzzeitig aus und man hört eigentlich nichts. Nicht so auf Radio Marabu. Ist es okay? Einfach so 2015 an dieser Stelle Wham! Last Christmas? Ich hoffe doch. Göbel und Fischer wünschen euch allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Radio Marabu Weihnachtsflashback 2015 mit Fischer und Göbel schreibt Empfangsberichte. Radio Marabu Postfach 1166 in 49187 Bellen, Deutschland. Der normale Marabu Flashback mit Fischer und Göbel hat ja immer die Rubrik Brecht hat Recht. Die lassen wir heute mal sein und machen dafür Flachs mit Hacks. Damit ist Peter Hacks gemeint. Ja, Fischer, du hast ja ein neues Buch mitgebracht. Und zwar sind das Briefe von Peter Hacks. Ich habe mal ein bisschen drin rumgeblättert und gerade so am Anfang, so in den Jahren 1948, 49, 50, hat er nach meinem Eindruck an alle möglichen großen Schriftsteller seine Manuskripte geschickt, an Thomas Mann, Erich Kästner und eben auch an Bertolt Brecht. Und der gab ihnen einen etwas zwiespältigen Rat, der da lautete, gute Leute sind überall gut. Ja, und am 1. Februar 1952 schrieb ihm dann Hacks einen weiteren Brief. Hieraus. Sehr verehrter Herr Brecht, ohne Ihnen damit eine größere Menge Ihrer Muse rauben zu wollen, muss ich Ihnen schreiben, wie dankbar und freudig betroffen ich über die Einfachheit und Deutlichkeit Ihres Rates war. Ich glaube nicht, dass die Ereignisse mir gestatten werden, ihn zu befolgen. Aber es ist immer ein Unterschied, ob man, wenn man über den Bodensee reitet, eine Laterne bei sich führt oder nicht. Ich versichere Ihnen, dass Ihr Brief in ganz ausnehmendem Maße dazu geholfen hat, meine Vorurteile zu lockern und meine Kenntnis von der Welt zu befestigen. Und ich habe Ihnen mehr zu danken als eine Auskunft in einer Frage, auch wenn man diese mit Recht als die wichtigste unter den Stellbaren bezeichnen kann. Ich bin mit dem Ausdruck jeder möglichen Verbundenheit Ihr getreu ergebener Peter Hacks. PS. Meine mitgesandten Manuskripte haben Sie eigens nicht erwähnt. Wenn das auch ein Rat war, werde ich ihn auch nicht befolgen. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the yuletide gay. From now on our troubles will be miles away. Fates allow, and a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas. Merry days, happy, yourself a merry little Christmas now. Gebrochenes Englisch war cool aus der aktuellen Platte von Placido Domingo. Im Marabu Flashback 2015 der Thomaner Chor Leipzig. Frohe Weihnachten von Fischer und Göbel.